Klopspecht! Saufkopf! Pirat, seine Züge waren hart, er war grässlich und brutal. Schickte Leute über Planken, trat ihn kräftig in die Flanken, bis sie elendig versanken. Doch er hatte ein Problem. Zwei Augenklappen und zwei Holzbeine erschwerten ihm das Leben. Er konnte nicht mal gehen. Er konnte nicht mal gehen. Er konnte nicht mal gehen. Er konnte auch nix sehen. Schlacht auf hoher See tat ihm sein Gegner ziemlich weh, sein Boot versank wie ein Stein. Die ganze Mannschaft, die kam um, mit ihr auch der Schöne rum, es sollte wohl so sein. Seine Rettung vor dem Tod war sein geliebtes Rettungsboot, die Mannschaft war ihm egal, denn er teilt nicht ihren Tod. Er konnte nicht mal gehen. Er konnte nicht mal gehen. Er konnte nicht mal gehen. Jo! Er konnte auch nichts sehen. Er konnte nicht mal gehen. Er konnte nicht mal gehen. Er konnte nicht mal gehen. Er konnte auch nichts sehen.